Dann knackte ein Büchsenhahn und hinterher noch einer. Und eine Stimme, es war die des jungen Bolle, rief ihnen halblaut zu: »Wer da?« Harm flüsterte ihm zu: »Wir sind es, Harm und Klaus. Wo ist meine Frau?« Atze Bolle wirkte, als ob er etwas im Halse hatte, und brummte dann: »Kommt erst mal nach der Burg. Ich habe hier Wache und weiß nicht, wer da alles ist. Es ging ja Hals über Kopf heute, denn wir mussten machen, dass uns das Gesindel nicht kriegte. Aber Uhlenvater, den habe ich vorhin gesehen, ehe dass ich wegging.« »Na, was ist denn das?« meinte er, als etwas Schwarzes an ihm vorbeisprang. Es war Harms Hund. Er stellte sich wie unklug an, bellte und jaulte durcheinander, sprang an den Bauern in die Höhe, leckte ihm die Hände, lief vor und bellte, kam wieder zurück, und mit einem Male setzte er sich hin und heulte so schrecklich, dass Bolle rief: »Ruhig, Thebe!« Der erste Mensch, den Wulf sah, als er in den Wall kam, war die Reinkenbäuerin. So wie sie ihn zu Gesichte bekam, schrie sie auf: »O Gotte, der Wolfsbur!« Und dann fing sie an zu weinen. »Was ist?« schrie Harm. »Wo ist Rose?« Aber die Frau weinte, dass es sie stieß, und brachte kein Wort heraus. Harm sah hin und her, aber wo er einen Menschen ansah, der ging schnell zurück. Endlich fand er seinen Schwiegervater. »Wo ist Rose?« brachte er eben noch heraus, denn er war ganz heiser vor Angst. Der alte Mann hatte ein Gesicht, als wäre er aus dem Grabe genommen. »Tja, Junge«, sagte er und fasste Harm an beide Hände. »Tja, Junge«, und dabei fing er bitterlich an zu weinen. »Unsere Rose ist bei unserem Herrgott.« Harm machte eine Bewegung, als wolle er ihm an den Hals springen. »Was sagst du? Tot?« Er fing an zu lachen. »Das ist ja, das kann ja. Aber so rede doch. Kein einer sagt mir, wo Rose ist.« Und dann rief er mit einer Stimme, die sich anhörte, als ob sie zersprungen war durch den ganzen Wall: »Rose, Rose, wo bist du?« Neben ihm stand Hingstmann. »Ruhig, Mensch! Rennekenvater liegt im Sterben, und die Horstmannsche hat vor Aufregung etwas Lütjes gekriegt, und es geht ihr nicht gut.« Er hielt ihm die Flasche hin. »Trink erst mal.« Aber Wulf stieß ihn zurück. »Ich will wissen, was mit meiner Frau los ist, will ich wissen. Und wo sind die Kinder, mein Härmken und das Lütje? Kinder und Leute, so tut doch endlich einer das Maul auf!« Es kamen noch zwei Bauern. »Ja, einmal muss er es doch wissen«, sagte Mertens. Er legte ihm die Hand auf die Schulter. »Ja, Harm, was hilft das alles? Deine liebe Frau ist nicht mehr am Leben, sie ist im Hause geblieben. Und die Kinder auch. Und dein Vater auch. Und der eine Knecht und ebenso die beiden Mädchen. Weiß der Teufel, wie die beistigen Hunde zuallererst nach dir hingefunden haben, wo dein Hof doch so abgelegen ist?« Harm sah von einem zum anderen. Er sah aus wie ein Kind, das sich vor dem Hunde nicht vor der Stelle traut. Seine Hände gingen an seinen Hosen auf und ab, seine Lippen beberten, der kalte Schweiß stand ihm vor der Stirn. Jeder konnte hören, wie ihm das Herz im Leibe arbeitete und wie ihm die Luft nicht zum Halse hinaus wollte. Endlich quälte er heraus: »Ja, Sie sind verbrannt, oder was ist?« Die Männer sahen weg. Schließlich sagte Horstmann: »Wir wissen da alle weiter nichts von. Der einzigste Mensch, der am Leben geblieben ist, das ist Tedel. Aber der ist ja wohl ganz von Sinnen geworden, und der sitzt da hinten beim Feuer und sieht in einem fort das Messer an, das er in der Hand hat.« Harm stürzte mehr, als er ging dahin, wo er den Knecht sitzen sah. Als er vor ihm stand, lachte der ihm in das Gesicht und wies ihm das Messer, aber mit einem Male ließ er es fallen, schlug beide Hände vor den Kopf und heulte los. Der Bauer schüttelte ihn. »Junge, denn sag du es mir doch, was sich nun eigentlich begeben hat. Kein Mensch will was davon wissen.« Er setzte sich neben ihm und legte ihm die Hand über den Hals. »Nun los!« befahl er. Der Knecht sah ihn zuerst an, als ob er ihn noch kein einziges Mal gesehen hatte. Und dann fing er an: »Sie sind alle tot, alle miteinander. Die Frau ist tot, der Hinnerk ist tot, und Hermken ist tot, und das Lütje auch, und Trina ist tot, und der Altvater ist tot, und meine Schwester Adelheid ist auch tot. Alle sind tot, bloß ich nicht. Ich war im Busche Holz machen, und vor Hauen habe ich nichts gehört, als bis dass es zu spät war. denn sie sind aus dem Bruche gekommen. Sehr viel konnte er auch nicht erzählen, denn das meiste war schon vorüber, als er zurückkam. Aber das Wenige, das er gesehen hatte, das war so, dass er von den Bauern abrücken musste, denn die hatte ein Gesicht und ein paar Augen darin, dass es ihm kalt im Genick wurde. Aber der Bauer sagte, »Weiter, Mann, weiter, ich will alles wissen!« Und nur ab und zu stöhnte er und schnatterte mit dem Munde, dass Tedel seine Zähne klappern hörte. Als er alles aus ihm heraus hatte, sagte er, »Ja, Tedel, ich und du, das ist nun der ganze Wolfshof. Was willst du jetzt machen? Willst du einen anderen Dienst annehmen oder willst du bei mir bleiben? Denn, versteh mich recht, Bauer will ich jetzt nicht mehr spielen. Wo der Teufel geerntet hat, habe ich keine Lust mehr zu pflügen und zu sehen. Aber, setzte er nach einer kleinen Weile hinzu, wo sind die Mordbrenner denn hin?« Der Junge zuckte die Achseln. »Quer über die Heide sind sie, und bei der Schirmfuhre haben sie sich geteilt. Was die Tatern sind, die sind auf Berghof zu, und die anderen, die mögen wohl nach Celle hin sein, denn da wollten sie hin, hat mir der Mann gesagt.« »Welcher Mann?« fuhr ihn der Bauer dazwischen. Der Junge Grief lachte abscheulich. »Der sich an deinem Honigbier so scheußlich besoffen hat, dass er nicht aus der Stelle konnte und in der Heide liegen blieb und schlief.« »Na und wo ist der jetzt?« fuhr es wohl voraus. »Der mag da wohl noch liegen«, griente der Knecht. »Wieso noch liegen?« fragte der Bauer weiter. Der andere lachte über das ganze Gesicht. »Na, weil ich ihm, als er wie ein Fass dalag, die Hände und die Füße zusammengebunden habe, und denn auch, weil er, als er sich vernüchtert hatte und ich aus ihm heraus hatte, was ich wissen wollte, wohl nicht viel Leben in sich behalten hat.« Der Bauer lachte böse. »Was hast du mit ihm angefangen, Tedel?« Und sein Lachen wurde noch tückischer, als der Knecht ihm das Messer wies und ihm erzählte, was er mit dem Manne gemacht hatte. »Denn«, sagte er, »es war der schlimmsten einer. Gerade der ist es gewesen, der meine Schwester umgebracht hat. Er und das Heilige Kreuz und der Säugling. Und die müssen auch noch daran, sage ich, oder ich will keinen seligen Tod haben.« Der Bauer sah ihn dumm an. »Heiliges Kreuz? Säugling? Was heißt das?« Tedel erzählte. »Als meist alles vorbei war und die meisten besoffen waren wie die Schweine, bin ich auf allen Vieren hinter dem Hagen hergekrochen, und da sah ich einen Kerl, der war so lang, wie ich noch keinen Menschen gesehen habe, und der hatte einen ganz kleinen Kopf wie ein Kind und auch genau solche Stimme, wenn er das Maul auftat, und keinen Bart hatte er auch nicht, und zudem sagten sie Säugling. Und der andere, der war so kurz und dick wie ein Krautfass, und er hatte einen fuchsigen Knebelbart und zwei Narben im Gesicht, so dick wie ein Finger und so rot wie ein Hahnenkamm, die eine von der Stirn bis in das Maul und die andere von einem Ohr bis an das andere, just so, dass es wie ein Kreuz aussah. Und deswegen schimpften sie ihn wohl auch Heiliges Kreuz. Er sah vor sich hin. »Die beiden haben meine Schwester hingemartert. Ich habe es gehört, wie sie darüber ihre Witze machten. Die beiden und der andere, der besoffen in der Heide liegen blieb. Na, dem habe ich es besorgt. Ich hatte ihm das Maul zugestopft, denn ich dachte, wenn er an zu bölken fängt und die anderen hören es, dann läuft's am Ende dumm an. Die beiden anderen haben noch eine Weile hinter ihm hergeflötet, bis es ihnen zu langweilig geworden ist. Ich bin bloß neugierig, ob er morgen früh noch am Leben ist.« Mitten im Reden schlief er ein. Der Bauer deckte ihm einen Mantel über, und dabei sah er, dass der Knecht so ruhig schlief wie immer. Er musste noch oft hinsehen. Wie ein Kind, das keiner Fliege wehtun konnte, sah er aus. Er war der einzige Mensch im ganzen Dorfe, der es nicht mit ansehen konnte, wenn ein Schwein geschlachtet wurde. Und dabei hatte er den Mordbrenner geschunden wie der Henkersknecht einen armen Sünder. »Recht hat er getan«, dachte der Bauer. »Schimpf um Schimpf, Schlag um Schlag, Blut um Blut«, sagt Drewes. Er sah in das Feuer und sah darin einen langen Kerl mit einem kleinen Kopf und einer dünnen Stimme und einen anderen, kurz und dick wie ein Fass und mit zwei Narben im Gesicht, die über Kreuz standen. Er sah sie vor sich liegen mit gebundenen Händen, alte Lappen in den Mäulern und Angstschweiß auf der Stirn, und er stand davor, trat sie mit Füßen und hielt ihnen sein Messer vor die Augen. Lange saß er so da und dachte an weiter nichts. Aber mit einem Male wurden ihm die Augen nass. In einer von den Plaggenhütten weinte ein Kind und eine Frau sang. »Ah ja, Vivi, Kind löbte nu bimi, wie wild dat nu ganz anders magen, Heinschall in die Eierslappen, ah ja, Vivi.«